beten, die Reis muss alsbald antreten. O Gott der Gnaden auf himmlischen Thron, erbarme dich meiner schweren Not und wird mir zum Gefährten für diesen Weg kein anderer als du bestellt? Soll ich aus dieser Erdenwelt hinaus und kein Geleite haben? Und war doch hier niemals allein, musst allerwegen gesellig sein. Nun ist Geselligkeit am End, ring nicht vergebener weiß die Hände, schleun dich, jetzt geht's vor Gottes Thron, dort empfäng es deinen Lohn. Wie hat dich Narren wollen bedünken, das Erdengut und dies dein Leben, wär dir alles zu eigen gegeben? So war ich vermeinend, wahrhaftig und ja. Nichts da war alles dir nur geliehen, bist du dahin, erbst einen anderen. Und über eine Weile schlägt dem seine Schund und er muss alles hier lassen und wandern. Ich komm halt schnell. Nur einen Tag. Nur diese Nacht, die Sonne aufgehen, dass ich in Räume in mich gehen und hören auf des Priesters Lehr und fessern mich nach deinem Begehr. Dergleichen wird von mir nicht erbeten, wo ich einen Mann zu antreten, den schlag ich auf sein Herz. Mit Macht wird vorher kein Anzeig beigebracht. Nur ein wenig wird zur Zeit vertan. Stündlein Zeit, mir zu gewinnen ein Geleit, dass ich nicht Mutterkind allein vor meinem Richter müsste sein. Meinst du, dass solches ihr gewinnst? Ich sag, sie weigern dir den Dienst. Nur nicht allein vor das Gericht. Nur redens und ratens ein Stündlein Zeit um Christi Gottes Barmherzigkeit. Mein Halt, ich trete aus dem Gesicht. Nur merk, vertu nicht diese Frist und nütz sie klüglich als ein Christ. Mein guter Gesell? Ich weiß, war nicht 5 Schritt weit jedermann, wie dich der Tod hat treten an und hab euch reden hören, als schlägt mir das Herz bis an den Hals. Ein froher Mann und kerngesund, das warst du bis zu dieser Stunde. Kommt mich schier das Weinen an, wenn ich dich anschaue. Ihr Mann, was dir noch Not tut, sag du schnell. Du warst mir wahrhaftig immer ein guter Freund. Dich habe ich alle Zeit treu befunden. Und sollst mich finden zu allen Stunden, denn glaub du mir, ging deine Reis geradewegs hinab zur Hölle. Hier fändest du den Gefährten zur Stelle. Ach, dein Jammer, der geht mir mächtig nah. Es geht dir um dein Geld und Gut. Das schafft dir große Sorgenlast, dass du keine Leibeserben hast. Na, braucht nicht viel Wort. Bei mir ist dein Vertrauen am Ort. Der Kaufbrief, der ist gut verwahrt. Es geht dir um deine Freundin zart, dass deines Reichtums auf sie kommt. Sparte die Reden, jedermann. Bist ohne viel von mir verstanden. Mir ward befohlen, mich fortzuheben. Der Weg ist weit und voll Beschwer. Und was dann kommt, noch weit mehr. Denn ich soll eine Rechnung legen von meinem Reichtum und all meinem Leben vor meinem Schöpfer und höchsten Richter. Drum, komm mit mir, mein guter Gesell, wie du es versprochen hast, zur Stell. Ja, ja, das ist so eine Sache. Versprechen und brechen, das wäre mir Schmach. Daran nur denken, das macht mir heiß. Doch sollte ich antreten, die Reis, da heißt es sich beraten. Und gut. Was? Sprachst doch, in jeglicher Gassen wolltest nicht lebendig noch tot nicht verlassen und wärst geradenwegs zur Hölle. Richtig, so war meine Rede. Hand aufs Herz. Doch um die Wahrheit zu vermelden, ist jetzt so nicht Zeit für dergleichen Scherz. Und dann, wenn wir wollten die Reise antreten, wann kämen wir wiederum hierher? Gib doch Antwort! Nimmermehr. Nimmermehr. Bis an den jüngsten Tag. Dann, bei Gottes Tod, bleib ich hindan. Wenn in dem Sinn die Meldung geschah, dann steht's, dass ich die Reis nicht tu. Nicht tu's? Nein, als dann bleib ich am Ort. Doch so du wolltest was anderes begeben. Ha? Mit Frauen was Gutes, in Kumpanei oder was es sonst sei, solltest an deiner Zeit mich sehen. Das sag ich in Träumen. Jetzt heißt's Gesell, gedenke mein. Ob wir Genossen waren, ob nicht, mit dir tue ich hinfort keinen Schritt. So bitte ich dich, nimm so viel auf dich und gib mir tröstliches Geleit bis vor die Stadt. Ich tue das nicht. Setz einen Fuß nicht vor den anderen. Ich muss jetzt eilend meines Weges gehen. Leb wohl, jedermann. Leb wohl, am Ende. Gib mir die Hand! Ja, scheiden tut recht weh. Das habe ich jetzt erkannt. War mein Gesell, solange ich fröhlich war. Nun trägt er wenig Leid um mich, ganz unverstellt. Hab eh und immer was sagen hören, das ging mir aber gar nicht nah. Bis heute, da mir das geschah, es hieß, solange einer im Glück ist, der hat Freunde die Menge. Doch wenn ihm das Glück den Rücken kehrt, verläuft sich das Gedränge. Viel liebe Vettern, bleibt mir nah. Ihr seid wahrhaftig recht am Ort. Ich kenne auf der Welt kein schöner Wort als dieses. Art lässt nicht von Art. Das wird von euch heute recht gewahrt, da ihr in dieser schweren Stund mein Beistand seid mit Hand und Mund. Geh ruhig Blut, mein Vetter Jedermann, nur ruhig Blut. Das ist alles, was ich sagen kann. Und lasst ihr mich auch nicht im Stich. Ja, nur ruhig Blut. Ist gar von die Sprach. Im Stich euch lassen. Das wäre ein Schmach. Ne? Euch widerfahr so Liebes wie Leides mit euch zu teilen, begehren wir beides. Vielen Dank. Ihr Blutsfreunde mein. Da wir doch Anverwandte sein. Ihr habt gesehen, es kam ein Boot zu mir,